schlecht sitzt er verbannt. Und was er sagt, das tut auch schwer. Graf und Donner, Graf und Donner. Star, der meines Kaisers Hals geritzt. Der Meuchler gar mit Gift bespritzt. Das wird in ihm mit Höhlen kohl. Das hat es vor dem Kaiser her. Graf und jetzt wo im Land so viel zu tun, das wäre schlimm. Franz Josef spricht nach Haus.